Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Eine Menge Ursachen, ich mag sie nicht herzählen, haben seit einigen Jahrhunderten die Würde jener gottnachmachenden Wissenschaft, der praktischen Heilkunde, zur elenden Brotklauberei, zur Symptomenübertünchung, zum erniedrigenden Rezepthandel Gotterbarms heruntergetrieben. Ein harsches Urteil. Der, der es fällt, weiß, dass er sich damit erbitterte Feinde schafft. Aber Samuel Hahnemann spricht aus innerster Überzeugung. Für ihn ist es schlicht Pfuscherei, wenn überforderte Ärzte todkranken Patienten Aderlässe verordnen, die diesen noch das letzte bisschen an Lebenskraft rauben. Und es empört ihn aus tiefster Seele, wenn Kranke wie der Geigenvirtuose Paganini durch die Verschreibung von Quecksilber vergiftet werden. Hahnemann hat selbst Medizin studiert und anfangs auch einige der üblichen Methoden praktiziert. Doch von Jahr zu Jahr wird er unzufriedener mit dem, was die ärztliche Heilkunst zu bieten hat. Aderlassen, Temperiermittel, also fiebersenkende Mittel, sie gehören zum Standardrepertoire der Ärzte, ebenso wie Brech- und Abführmittel oder Klistiere. Temperiermittel, laue Bäder, verdünnende Getränke, ermattende Diät, Blutreinigungen und ewige Laxanzen sind der Zirkel, worin sich der Mittelschlag der deutschen Ärzte unablässig herumdreht. Hahnemann wird 1755 in eine Zeit hineingeboren, in der die medizinische Lehre im Umbruch ist. Die antike Viersäfte-Theorie unterschied bei Menschen vier Flüssigkeiten: Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle. Ein Ungleichgewicht dieser Flüssigkeiten galt als Ursache der meisten Krankheiten. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gibt es noch immer Ärzte, die an dieser Anschauung festhalten. Andere experimentieren mit unterschiedlichen Therapien. Doch insgesamt befindet sich die Heilkunst in einer Krise. Ihre Methoden erschöpfen sich allzu oft im bloßen Herumkurieren an Symptomen. Gegenüber Infektionskrankheiten ist sie praktisch machtlos. Doch für Hahnemann ist es oberste ärztliche Pflicht, seinen leidenden Menschenbrüdern tatsächlich zu helfen. Auf gar keinen Fall will er das Risiko in Kauf nehmen, seinen Patienten am Ende durch zweifelhafte Behandlungsmethoden sogar zu schaden. Also die ersten 50 Jahre seines Lebens war er ein Suchender, ein Zweifelnder, der an der damaligen Medizin fast verzweifelt ist und auch nicht mehr praktiziert hat, weil er das dem Patienten nicht mehr zumuten wollte und sich stattdessen auf die medizinische Schriftstellerei und auf Übersetzungen dann gestürzt hat. Robert Jütte, Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung. Er hat sich intensiv mit dem Leben des Mannes befasst, der mit seinen revolutionär anmutenden Methoden zum Begründer einer neuen Heilkunst wurde, der Homöopathie. Schon als Kind lernt Christian Friedrich Samuel, für das zu kämpfen, was ihm wichtig ist, beispielsweise für eine gute Schulausbildung. Denn die war in einem bescheidenen Haushalt mit großer Kinderschar keineswegs selbstverständlich. Der Vater, ein Porzellanmaler in Meißen, sieht für sein drittes Kind eine Kaufmannslehre vor. Doch ein Gönner verschafft dem Jungen die Aufnahme in die Fürstenschule St. Afra. Dort erhält er eine umfassende humanistische Ausbildung und fällt rasch durch sein ausgeprägtes Sprachentalent auf. Mit 20 geht Hahnemann zum Medizinstudium nach Leipzig. Alles, was ihm sein Vater mitgeben kann, sind 20 Taler, die relativ rasch aufgebraucht sind. Der junge Medizinstudent verdient seinen Lebensunterhalt durch Nachhilfestunden und Übersetzungen. Vom Studium selbst ist er schon bald enttäuscht, denn es ist nicht vorgesehen, dass die Studenten überhaupt mit Kranken in Berührung kommen. Seine Doktorarbeit reicht der gebürtige Sachse in Erlangen ein. Danach kehrt er erst einmal in seine Heimat zurück, in den Bergort Hettstedt, nordwestlich von Halle. Nur knapp ein Dreivierteljahr hält er es hier aus. In seinen biografischen Aufzeichnungen notiert er: Hier war es unmöglich, Inneres oder Äußeres zu erweitern. So wie in Hettstedt geht es Hahnemann immer wieder. Er ist seiner Zeit voraus. Mit seinen Erkenntnissen, die vor allem auf zahllosen Arzneimittelversuchen beruhen, stößt er auf Unverständnis und Neid. Rastlos bildet er sich weiter, Chemie und Pharmazeutik interessieren ihn besonders. Doch oft genug sieht er an seinem jeweiligen Aufenthaltsort keine Perspektive für sich. Dann zieht er weiter, nach Dessau, Gommern bei Magdeburg, Dresden, Leipzig, Gotha und in ein Dutzend weiterer Städte. Meist ist sein Einkommen spärlich. Dabei wären stabile finanzielle Verhältnisse spätestens seit der Hochzeit mit der Apothekertochter Johanna Leopoldine Henriette Küchler wichtig. Er hat sie als 17-Jährige in Dessau kennengelernt, wo er im Labor ihres Stiefvaters, dem Besitzer der örtlichen Mohrenapotheke, chemische Untersuchungen durchführen durfte. Die kleine Familie wird rasch größer. Insgesamt schenkt ihm Henriette 11 Kinder. Geld ist immer knapp. Auch wenn Hahnemann versucht, durch die Übersetzung von englischen und französischen Fachbüchern etwas dazu zu verdienen. Durch seine Übersetzertätigkeit kommt Hahnemann auch dem Ähnlichkeitsgesetz auf die Spur, einem Grundpfeiler der Homöopathie. Es besagt, dass Krankheiten durch Mittel geheilt werden, die bei einem Gesunden ähnliche Symptome hervorrufen, wie sie bei einem Kranken beobachtet werden. Hahnemann kommt zu dieser Überzeugung, als er die zweibändige Arzneimittellehre des schottischen Pharmakologen William Cullen, Treatise of the Materia Medica, übersetzt. Cullen ist Medizinprofessor an der Universität von Edinburgh und gilt als führende Kapazität. Aber Hahnemann hat wenig Ehrfurcht vor prominenten Zeitgenossen. Als Übersetzer nimmt er sich die Freiheit, in Fußnoten auf Stellen hinzuweisen, an denen sich der Autor seiner Meinung nach irrt. So bezweifelt er die Aussage Cullens, die Heilwirkung der China-Rinde beruhe auf ihren magenstärkenden Bitterstoffen. Er hat ein Werk, ein Standardwerk der Arzneimittellehre aus dem Englischen übersetzt ins Deutsche, wo es um die Wirkung dann an einer Stelle geht, der China-Rinde, ein Mittel, das ja aus über die Kolonialisierung, also über die Missionare, die in Südamerika waren, schon früh nach Europa gedrungen ist, wo man wusste, dass diese China-Rinde bei Fieber oder fieberhaften Erkrankungen hilft. Man wusste also, es hilft, man wusste aber nicht, warum. Und als dieser berühmte englische Gelehrte eine Theorie aufstellte, hielt Hahnemann die nicht für überzeugend und sagt, dann probiere ich das mal bei mir aus. Und so kam dieser Selbstversuch mit China-Rinde, der ihn auf das Ähnlichkeitsprinzip zu Recht oder Unrecht gebracht hat. Paradoxerweise macht Hahnemann eine richtige Entdeckung, obwohl er von falschen Annahmen ausgeht. Denn was er damals nicht weiß, er selbst reagiert keineswegs normal auf China-Rinde, sondern leidet vielmehr an einer Allergie gegenüber dem Mittel. Zweimal täglich nimmt er 4 Quäntchen ein, also knapp 30 Gramm. Dabei spürt er eine Art von Fieber, die ihn an einen früheren Malariaanfall erinnert. Gleichzeitig beobachtet er eine Reihe von Symptomen an sich. Die Füße, die Fingerspitzen und so weiter wurden mir erst kalt. Ich ward matt und schläfrig. Dann fing mir das Herz an zu klopfen, mein Puls ward hart und geschwind. Eine unleidliche Ängstlichkeit, ein Zittern, aber ohne Schauder. Eine Abgeschlagenheit durch alle Glieder. Dann Klopfen im Kopfe, Röte der Wangen, Durst. Kurz, alle mir sonst beim Wechselfieber gewöhnlichen Symptome erschienen nacheinander. Obwohl Hahnemann nicht erkennt, dass er auf den Wirkstoff Chinin überempfindlich reagiert, wird der China-Rindenversuch zur Grundlage für die Formulierung des Ähnlichkeitsgesetzes. Similia similibus curentur. Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt. Auch dem Impfprinzip liegen ähnliche Überlegungen zugrunde. Hahnemann glaubt, ein universales Naturgesetz entdeckt zu haben. Die ursprüngliche Krankheit wird durch die Gabe des entsprechenden Mittels sozusagen von der neuen, künstlich erzeugten Krankheit überlagert und ausgelöscht. Nach seiner Überzeugung ist damit eine Stärkung der Selbstheilungskräfte verbunden. Denn Krankheit ist für ihn eine Verstimmung der Lebenskraft, die durch den richtigen Impuls wieder in die Balance kommt. Für seine therapeutische Vorgehensweise prägt er den Begriff Homöopathie, abgeleitet von dem griechischen Homoios, ähnlich, und Pathos, Leiden, also ähnliches Leiden. Alle anderen Heilmethoden, die nicht diesem Prinzip folgen, fasst er unter dem Sammelbegriff Allopathie zusammen, in Anlehnung an das griechische Allos, für andere. In der bald losbrechenden Auseinandersetzung mit den etablierten Ärzten ein geschickter Schachzug. Um die Wirkung einer Arznei exakt beurteilen zu können, soll laut Hahnemann jeweils nur ein einziges Heilmittel angewendet werden. Nur so könnten die jeweiligen Symptome richtig zugeordnet werden. Genaue Beobachtung ist unerlässlich für ihn. Er versteht sich als Naturwissenschaftler und Empiriker. Die Anfänge der Homöopathie liegen in pragmatischem Vorgehen. Ich probiere mal etwas aus und wenn es gut ist, entwickle ich das weiter. Und es steht also nicht eine Idee, etwas Ähnliches könnte mit Ähnlichem zusammenhängen im Vordergrund, sondern erstmal der Befund und dann gucke ich mal zu, gibt es da eine Theorie, die das erklärt. Erprobt werden pflanzliche, tierische, mineralische und chemische Stoffe, die in Wasser oder Alkohol aufgelöst oder mit Milchzucker verrieben werden. Hahnemann hat zunächst mal das homöopathische Prinzip, nämlich Arzneimittelprüfung am gesunden Menschen zu machen, an sich selbst durchexerziert und zwar auch mit nicht ungefährlichen Stoffen, also mit hochgiftigen Pflanzen wie die Tollkirsche zum Beispiel, die er da natürlich schon, weil er kannte sich ja aus, nicht unverdünnt genommen hat, aber es war nicht ohne Risiken. Und er hat dann natürlich schon sehr früh, als er an diesem Ähnlichkeitsprinzip forschte, nicht nur sich selbst, sondern auch dann seine Familie, seine Frau und auch seine Kinder mit einbezogen. Beim Sammeln von Pflanzen hilft die ganze Familie. Nachts experimentiert Hahnemann oft mit Substanzen wie Silber und Phosphor. Tagsüber fügt er sich einem genauen Zeitplan. So steht er werktags um 6 Uhr morgens auf und an Sonntagen um 7 Uhr. Es gab immer einen Verdauungsspaziergang nach Mittag und auch noch einen Abendspaziergang, sonntags einen Sonntagsspaziergang mit der Familie. Und er hat auch auf eine relativ gesunde Ernährung gehalten, wenig Schweinefleisch, eher Kalbsfleisch, auch leichtes Essen und vor allen Dingen nicht viel Alkohol, Dünnbier und auch einen eher etwas leichteren Wein. Das hat er auch seinen Patienten rigoros anbefohlen und wir wissen, dass gerade also diese strenge Diät auch viele Patienten beeindruckt hat und auch bei der Stange gehalten. Nach der Entdeckung des Ähnlichkeitsprinzips beginnt Hahnemann, sein eigenes Heilverfahren systematisch auszubauen. Er überprüft zahlreiche Arzneimittelstoffe und veröffentlicht ein Apothekerlexikon. Viele seiner Heilmittel stellt er selbst her. Unverblümt erklärt er, nur so könne er mit Sicherheit wissen, was er seinen Patienten gebe. Für die Apothekerzunft, die Einkommensverluste befürchtet, ein Affront. In Leipzig reichen die Apotheker Klage gegen Hahnemann ein und bekommen Recht. Ihm wird die Herstellung von Medikamenten untersagt. Auch deshalb verlässt er die Stadt später wieder. Seine Krankenjournale sind heute eine wichtige Quelle für Forschungsarbeiten. In ihnen hält er akribisch Details fest. Hahnemann hat ein unglaubliches Arbeitspensum bewältigt, nicht nur in seiner Praxis, die er dann ab 1800, wo er homöopathisch dann wieder tätig wurde, zunächst relativ klein war, aber dann bis zu Dutzende Patienten pro Tag hatte und das ohne Urlaub. 1810 erscheint sein Grundlagenwerk, das Organon der rationellen Heilkunde. Organon bedeutet so viel wie Werkzeug. Rationell, das steht für Hahnemann außer Frage, ist einzig und allein seine Methode, Kranke zu heilen. Das Buch wird gleichsam zur Bibel der Homöopathie und erscheint in insgesamt 6 Auflagen. In zahlreichen Paragraphen werden die Prinzipien der neuen Heilkunst erläutert. Dazu gehört auch das sorgfältige Aufzeichnen der Krankheitsgeschichte, das als Anamnese auch heute Teil jeder homöopathischen Behandlung ist. Sind erst einmal alle Symptome und Befindlichkeiten des Kranken erfasst, folgt die Wahl des geeigneten Heilmittels. »1811 habilitiert sich Hahnemann in Leipzig und erkämpft damit das Recht, Vorlesungen zu halten. Zu seinem Einführungskurs über die Homöopathie, den er 3 Jahre später anbietet, kommen allerdings nur wenig ernsthaft interessierte Studenten. Die meisten Hörer machen sich einen Spaß daraus, den ungewöhnlich elegant gekleideten Vertreter der neuen Heilkunst in Augenschein zu nehmen und seine Vorträge durch Späße und Gelächter zu stören.« Aus der kleinen Schar von Zuhörern, die tatsächlich etwas lernen wollen, sucht Hahnemann seine Probanden für die homöopathischen Arzneimittelprüfungen aus. Sie müssen stets Schreibtafel und Bleistift bei sich haben, um alle Symptome sofort festzuhalten. Die Lehrveranstaltungen finden bei Hahnemann zu Hause statt. Hier trifft sich auch regelmäßig eine kleine eingeschworene Gemeinde von Homöopathiebegeisterten, die Erfahrungen austauscht und abends auch gerne bei Leipziger Dünnbier zusammensitzt. Hahnemann, so wird berichtet, trägt bei diesen Zusammenkünften bevorzugt einen geblümten Morgenrock mit Samtkäppchen. Stets in Reichweite, ist seine Tabakspfeife. Pionierarbeit leistet Hahnemann in mehr als einer Hinsicht. So setzt er beispielsweise auch systematisch Placebos ein, meist zu Beginn einer Behandlung, um sicher zu sein, dass die allopathischen Mittel, die dem Patienten zuvor verschrieben wurden, so weit wie möglich abgebaut sind, bevor das homöopathische Mittel eingenommen wird. Es gibt keinen Arzt, der in dieser Zeit also so systematisch diesen Placebo-Effekt, den man schon im Prinzip kannte, für die eigene Praxis zunutze gemacht hat und sich dann auch jeweils Notizen gemacht hat, was wirkt, ob das Placebo gewirkt hat nach seiner Meinung nach oder ob das homöopathische Mittel. Und das können Sie heute in diesen 54 Krankenjournalen, die wir haben, wunderbar nachlesen, wie Patienten auch auf Placebo reagiert haben. Da hat er sich keine Illusionen gemacht. In manchen Jahren können wir das sogar auszählen, dass 85% seiner Verschreibung Placebos waren. Langsam wächst Hahnemanns Bekanntheit und damit auch die Bekanntheit der neuen Heilmethode. Obwohl er, anders als zu seiner Zeit üblich, auf einer Vorausbezahlung besteht, strömen ihm die Patienten zu. Jetzt kann er es sich auch erlauben, seine Behandlung selbstbewusst an Bedingungen zu knüpfen. Es gab auch durchaus Patienten, die ihn für einen Magier gehalten haben zunächst mal oder sein Ruf war nicht gerade der beste, hat er natürlich gesagt, ich muss meinen Patienten klar machen, was ich will. Und insbesondere hat er denen, die jetzt mit chronischen Krankheiten zu ihm kamen und sich Heilung erhofften, klar gemacht, sie müssen erst seine Werke lesen, um zu sehen, wie schwierig auch in der Homöopathie die Behandlung chronischer Leiden ist. Und gerade bei diesen Patienten war es ihm wichtig, dass die also vorbereitet waren und sich jetzt nicht gleich Wunder erhofft haben von dem ersten Streukügelchen, das sie dann mitbekommen haben. Die Streukügelchen aus Milchzucker, Globuli genannt, werden mit den jeweiligen Essenzen durchtränkt. Hahnemanns Patienten müssen sich verpflichten, nicht nebenbei auch noch andere Medikamente einzunehmen. Auch seine Schüler schwört er darauf ein, die Homöopathie nicht mit anderen Methoden zu vermischen. Bei Ärzten, die das dennoch tun, spricht er von Bastard-Homöopathen und allopathischen Afterwesen. In einem Brief schreibt er: Die Konvertiten sind nur Zwittergeschöpfe, Amphibien, die meistens noch im Schlamme des allopathischen Sumpfes leben. In seinem Enthusiasmus zeigt Hahnemann zunehmend missionarischen Eifer. Seine Aufgabe in der Medizin vergleicht er mit der Rolle Luthers in der Theologie. Erst als er dann relativ spät in seinem Leben dieses neue Prinzip der Heilkunst gefunden hat, dann kam allmählich auch das Sendungsbewusstsein, sagt, ich habe recht, ich habe jetzt den Stein der Weisen gefunden. Und sehr viel später, dann ist er aber auch schon weit über 60, vergleicht er sich mit Luther und sagt also, wenn man die Wahrheit gefunden hat, muss man dazu auch stehen. Hier stehe ich, hier kann ich anders. Hahnemann kann verletzend und arrogant sein. Er ist aber auch Idealist. Von seinem Vater hat er die Wertschätzung für Jean-Jacques Rousseau geerbt, einen Philosophen der Aufklärung. Ein ähnliches Gedankengut findet er auch bei den Freimaurern, denen er sich schon früh angeschlossen hat. Sein berühmtestes Werk, das Organon, trägt in der zweiten Auflage ja das Motto der Aufklärung, was wir auch bei Kant finden, sapere aude, also wage zu wissen im weitesten Sinne. Also er versteht sich als ein Kind der Aufklärung. Er hat auch Kant gelesen. Er war mit der Philosophie seiner Zeit vertraut. Er hat sich auch als Rationalist immer verstanden und auch seine Heilweise als rationelle, wie man es auch damals genannt hat, Heilweise verstanden. Zu den wichtigen Prinzipien der Homöopathie gehört die Verdünnung. Sie basiert ursprünglich auf der Beobachtung, dass toxische Stoffe durch Verdünnung ihre Giftigkeit verlieren und dann sogar heilend wirken können. Darüber hinaus macht Hahnemann die verblüffende Entdeckung, dass die Wirkung des Mittels sogar mit dem Grad seiner Verdünnung steigt. Damit ist die Methode des Potenzierens gefunden. Sie beruht auf der Annahme, dass sich die Heilkraft eines Arzneimittels mit jeder Verdünnungsstufe weiter entfaltet. Sind keine Moleküle der Ursubstanz mehr feststellbar, tritt das Prinzip der Information an die Stelle der reinen Materie. Das Heilmittel kann aber nicht nur verdünnt, sondern darüber hinaus auch verschüttelt werden. Gemeint ist damit eine rhythmisierte Behandlung der Mittel, meist durch eine bestimmte Anzahl von Schüttelschlägen per Hand. Damals wie heute ist diese Methode der Arzneimittelherstellung umstritten. Der Medizinhistoriker Robert Jütte. Es gibt ganz seriöse Untersuchungen von Naturwissenschaftlern, die nichts mit der Homöopathie am Hut haben, die klar zeigen, dass eine nach homöopathischen Prinzipien verschüttelte Potenz, nicht jede Potenz, eine andere molekulare Struktur hat als eine einfach verschüttelte. »1821 zieht Hahnemann von Leipzig nach Köthen. In der kleinen Provinzstadt kann er aufgrund einer Sondererlaubnis des Herzogs von Anhalt-Köthen seine Medikamente wieder selbst herstellen. Es folgen ruhige Jahre der Forschung und Vertiefung. Hahnemann verzeichnet Erfolge bei der Bekämpfung der Cholera, was der Homöopathie einen deutlichen Aufschwung beschert. Kurz nach seinem 75. Geburtstag stirbt seine Frau Henriette. Für Hahnemann nach jahrzehntelanger Ehe eine Zäsur. Seine Abgeschiedenheit wächst. Er rechnet wohl nicht mehr mit einer entscheidenden Wende in seinem Leben. Doch das Schicksal hält noch einmal ein völlig neues Kapitel für ihn bereit. Aufgeschlagen wird es von einer jungen Französin. Melanie Dervilly hat von der neuen Heilkunst gehört und Hahnemanns Standardwerk gelesen. Hahnemann ist 79 Jahre alt, als er die nicht einmal halb so alte Marquise kennenlernt. Es muss Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Schon 3 Tage nach der ersten Begegnung macht er ihr einen Heiratsantrag. Die 34-Jährige nimmt ihn an. Für Hahnemann, der viele Jahre seines Lebens in der deutschen Provinz verbracht hat, öffnet sich das Tor in eine ganz andere Welt. Er zieht mit Melanie nach Paris. Nach hartem Ringen mit seinen Töchtern, die der Verbindung alles andere als wohlwollend gegenüberstehen, und nach vielen Sticheleien in der Öffentlichkeit wegen des großen Altersunterschieds der Eheleute. Eine glückliche Entscheidung. Hahnemann gewinnt neue Lebensfreude und damit auch neue Schaffenskraft. Das Arbeitspensum in den letzten 8 Jahren seines Lebens, also nach dem 80. Geburtstag, das ist wirklich ganz erstaunlich. Also da sich noch eine Praxis in einer Weltstadt wie Paris nochmal zuzumuten, mit 15 Patienten im Schnitt pro Tag, wenn auch unterstützt durch seine Frau. Viele seiner Patienten kommen jetzt aus der feinen Pariser Gesellschaft. Melanie hat beste Beziehungen und weiß sie zu nutzen. Sie nimmt regen Anteil an der Heilkunst ihres Mannes und arbeitet in der Praxis mit. In seinen letzten Lebensjahren entwickelt Hahnemann die Theorie von den Hochpotenzen, Substanzen in 50.000-facher Verdünnung, und bereitet sie zur Veröffentlichung in der 6. Auflage des Organon vor. Doch er stirbt, bevor die Neuauflage erscheint. Seine Lehre von den Hochpotenzen wird deshalb erst Jahrzehnte später einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Hahnemann wird in Paris beigesetzt. Auf seinem Grabmal steht ein Spruch, den er sich selbst ausgesucht hat und den ihm einst sein Vater ans Herz gelegt hatte. Non in utilis vixi. Ich habe nicht umsonst gelebt.